Der Führer hat die Rückkehr der Bevölkerung in die geräumten deutschen Gebiete verfügt und hierzu folgenden Aufruf aus dem Führerhauptquartier erlassen. Im September 1939 entstand durch die englisch-französische Kriegserklärung die Notwendigkeit, Teile der an die Westfront angrenzenden Gebiete von der deutschen Zivilbevölkerung zu räumen. Hunderttausende von Volksgenossen wurden von dieser Maßnahme betroffen. Die Räumung selbst geschah nach einem genau vorbereiteten Plan. Trotzdem musste sie viele Härten mit sich bringen. Alle Betroffenen haben aber in vorbildlicher Weise den Anforderungen des Krieges genügt. Nun ist die Stunde der Rückkehr in die heimatlichen Städte und Dörfer gekommen. Die Anweisungen für ihren reibungslosen Verlauf werden unmittelbar gegeben. Soweit die Orte und Wohnstätten an der Front durch das Feuer der Artillerie oder durch andere Einwirkungen des Krieges gelitten haben, wird ihr Wiederaufbau und ihre Wiederherstellung unverzüglich veranlasst. Was dem Einzelnen während seiner Abwesenheit an Schaden zugefügt wurde, wird ersetzt. Gezeichnet Adolf Hitler.